WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ein bisschen zu spät. Wir bitten das zu entschuldigen. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute. Und das heißt, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die aufmerksamen Fernsehzuschauer werden bemerkt haben, was hat er denn hier auf dem Tisch stehen, hinter unserem 1 Live Signet? Das ist sie. Das ist die Krone, die ich gestern überreicht bekommen habe, auf einer tollen Veranstaltung in Bochum. Und den Radiohörern beschreibe ich sie mir ein wenig. Es ist eine Glaskugel, eine relativ große Glaskugel. Ich glaube, es ist kein wirkliches Glas, aber es ist sehr schwer und in diesem Glas eingelassen ist eine kleine goldene Krone. Da steht 1 Live drauf und genau, da steht drauf 1 Live Krone 2016 Sonderpreis. Ich habe mich sehr darüber gefreut und deshalb hat sie heute auch hier einen Ehrenplatz. Ich stelle sie mal ein bisschen weiter. Wie muss ich sie stellen, damit ihr sie auch gut seht? Ja, vielleicht so. So ist es doch ganz schön. So kann man sie sehen. So, jetzt aber Frank, 43, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Frank, freue mich, dass du da bist. Herzlichen Glückwunsch und schön, dass ich durchkomme. Ja, schön, dass du da bist. Ja, danke. Um was geht's bei dir, Frank? Also, ich lebe seit 16 Jahren mit einem Partner zusammen. Mhm. Und ja, so seit 10 Jahren läuft also so im Bett nicht mehr. Und das war ein großes Tabuthema, das wir dann irgendwann mal abgehandelt haben. Also Fakt ist, er ist impotent. Mhm. Und hat mir dann vor ja, 3-4 Jahren erlaubt, dass ich also außerhalb unserer, ich sag mal, Beziehung dann halt Sexkontakte habe, weil ich ihn darauf auch nicht verzichten will. Mhm. Kurze Zwischenfrage. Ist ja. Er wirklich impotent oder hat er einfach keine Lust mehr auf dich? Nee, also er scheint wirklich impotent zu sein. Mhm. Also er sagt zwar auch, da haben wir auch dann drüber gesprochen, dass ich für ihn sexuell nicht mehr attraktiv bin, aber... Wäre er denn für dich sexuell noch attraktiv? Naja, mittlerweile auch nicht mehr sehr. Mhm. Mhm. So, jetzt hat er dir die Freiheit gegeben, mal ein bisschen woanders zu wildern. Genau. Mhm. Und dabei ist es dann dazu gekommen, dass ich halt jemanden kennengelernt habe, war von Anfang an begeistert. Also das Bild sagte mir schon zu, wir haben uns getroffen, wir haben die gleichen Interessen. Ja, und das geht jetzt schon so seit einigen Monaten und ich habe mich in denjenigen verliebt. Der hat allerdings auch einen Partner, wir kennen uns auch. Das ist auch soweit. Achso, alle kennen sich, alle die Partner kennen sich auch. Also es, mein Nein. Lebensgefährte kennt den Partner meines Liebhabers, ja. Aber mein Liebhaber nicht. Also das will er nicht und das will auch mein Liebhaber nicht. Und ich kenne halt den Partner meines Liebhabers. Ja, und ich habe natürlich, wenn man so verliebt ist, ist ja klar, hat man natürlich auch entsprechend die anderen Gefühle wie Eifersucht, Verlustängste. Mhm. Ich habe das jetzt mittlerweile einigermaßen im Griff, aber es kommt eben bei dem Partner meines Liebhabers dann doch auch, weil er eben auch weiß, dass ich in seinen Partner verliebt bin, dann immer wieder dazu, dass er dann auch entsprechend reagiert. Also ich sag mal, wir haben durchaus auch schon mal, mein Liebhaber und ich, 10 Tage Urlaub zusammen verbracht, waren übers Wochenende weg und dergleichen. Ich konnte jederzeit übernachten. Mhm. Wie ist das denn bei deinem Geliebten? Ist der auch in dich verliebt? Also es gibt zumindest eine sehr große Zuneigung. Wir haben natürlich über das Thema gesprochen und er sagt, er hat einmal Ja zu seinem Partner gesagt und dabei bleibt er dann auch. Ach so, also es steht nicht... Das ist also unverrückbar. Ah, okay. Würdest du denn vielleicht, wenn er jetzt sagen würde, ja, ich trenne mich von meinem Freund, würdest du deinen Freund auch für ihn verlassen? Ja. Das ist ganz eindeutig. Ja. Er allerdings nicht. Genau. Da sind wir in einer dramatischen Situation. da sind wir in einer sehr blöden Situation. Ich bin mittlerweile dann auch irgendwann so weit gewesen, dass ich gesagt habe, okay, also es war natürlich sehr traurig für mich, das so zu erleben. Hab dann aber gesagt, okay, aber eigentlich war ich immer auf der Suche nach regelmäßigem Sex, der gut ist. Und ich habe jetzt jemanden gefunden, bei dem ich das haben kann, mit dem ich mich auch noch wunderbar unterhalten kann, mit dem eigentlich ich Ausflüge nicht, machen kann. Eigentlich keine schlechte Konstellation. Und dein Freund wunderbar. Sagt sogar ja. Ja. Und hast du denn mit deinem Freund, abgesehen von der Sexualität, wie ist das Verhältnis, wie ist die Beziehung? Ja, ich sag mal, das ist eine Wohngemeinschaft. Also ja. Er möchte meine Gesellschaft haben, aber ansonsten, ich sag mal, so Ausflüge machen oder dergleichen, das ist schon nicht mehr gewünscht. Ach so. Also es ist schön, dass ich hier bin, dass man nicht alleine ist, aber das war's dann auch. Okay. So, jetzt hast du gerade gesagt, eigentlich könnte man sich damit ja jetzt auch arrangieren. Du hast eine funktionierende Wohngemeinschaft, ist ja auch schon mal okay. Genau, ich bin hier versorgt. Du hast einen netten Lover. Ja. Den du sogar noch liebst. Ja. Und dann kommt eben das Problem, dass der Partner meines Lovers dann zwischendurch eben diese Probleme kriegt. Also jetzt darf ich nicht mehr übernachten. Mhm. Wir dürfen keine Ausflüge mehr zusammen machen. Also ne, Wochenende oder Urlaub verbringen wäre ja mit Übernachten verbunden. Und jetzt ist es eben momentan auch so weit, dass also normalerweise haben wir uns einmal die Woche getroffen, für nächste Woche das Treffen auch abgesagt ist, weil momentan die Situation zwischen den beiden so heikel ist, weil bei diesem Partner dann so die Verlustängste hochkommen. Wo siehst du jetzt für dich das Hauptproblem in deiner Situation im Moment? Also das Hauptproblem ist, ich habe wirklich eigentlich damit abgeschlossen, ich werde diesen Mann nie als Partner haben. Mhm. Das habe ich akzeptiert, das war schwer. Aber ich kann auch ohne diesen Kontakt zu ihm nicht mehr leben. Ich habe jetzt wirklich große Angst, dass irgendwann der Partner dann sagt, nee, jetzt ist Schluss. Also er mag mich, das ist auch unbestritten. Vom Kopf her ist ihm das genauso alles klar, wie mir das klar ist. Okay, Frank, dann bleibt dir ja wirklich nichts anderes übrig, als die Sache so zu akzeptieren, wie sie jetzt läuft. Und du musst beobachten, wie lange du das aushältst. Auf die Gefahr hin natürlich, dass er sogar irgendwann sagt, nee, es geht gar nicht mehr. Und das halte ich nicht aus. Na ja, gut, der Mensch hält vieles aus. Das würdest du auch noch aushalten. Aber darüber müssen wir jetzt noch gar nicht reden. Ja. Die Frage ist, ob du das jetzt aushältst, dass du wirklich definitiv in der zweiten Reihe stehst. Also die zweite Reihe, das habe ich von Anfang an gesagt. Ich wusste ja vom ersten Treffen an, dass da eine Partnerschaft existiert. Und ich habe immer gesagt, ihr steht an erster Position, das ist überhaupt kein Problem. Natürlich haben sich da Wünsche meinerseits entwickelt. Damit hast du dich arrangiert. Damit habe ich mich arrangiert. Aber ich finde ganz wichtig, Frank, wenn du dich jetzt in diese Sache so reinbegibst, wie sie jetzt ist. Und von außen gesehen könnte man sagen, ja, okay, dann soll das mal erstmal so laufen lassen. Ja. Dann signalisiere deinem Geliebten aber nicht permanent Angst und Panik, nein, wenn das nicht mehr klappen sollte. Und sage ihm bloß nicht das, was du mir gerade gesagt hast, das halte ich nicht aus, wenn du nicht da bist. Mhm. Mhm. Dadurch machst du dich sehr klein und wenig begehrenswert, glaubst du? Mhm. Je souveräner du bist, desto besser stehst du da. Wenn du das schaffen könntest, diese Ängste für dich zu behalten, diese eventuellen Verlustängste, dann kann das vielleicht sogar sehr lange anhalten und vielleicht führt es sogar zum Erfolg für dich, dass er sich sogar irgendwann mal trennt. Das ist jetzt mal so dahingesagt. Also ich sag mal, meine Emotionen gegenüber meinem Liebhaber sind noch gar nicht mal so schwierig, glaube ich. Also er weiß natürlich, dass mir das schwerfällt, jetzt nächste Woche auf unser Treffen zu verzichten. Okay, da musst du jetzt mit erhobenem Haupt durchgehen und sagen, okay, ja, dann ist es, wie es ist. Denn die Alternative, dich von deinem Geliebten jetzt von dir aus zu trennen, die gibt's ja nicht, ne? Siehst du nicht. Nein. Okay, nein, gut, dann müssen wir gar nicht weiter reden. Dann musst du jetzt mit erhobenem Haupt sagen, okay, das ist jetzt so und dann treffen wir uns ein andermal und machen es uns dann schön. Ja. Will ich mal hoffen, dass das so funktioniert. das ist die einzige Methode, sonst kommst du da nicht durch, Frank. Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen, dass du das schaffst. Okay. Und dass das eine gute Zeit für euch in der Konstellation wird und vielleicht sogar noch etwas Schöneres daraus erwächst. Ja. Toi, toi, toi. Alles klar. Lieber Frank, alles Gute. Tschüss. Ja, gute Nacht. Ciao. Ich muss die Kugel doch mal ein bisschen anders stellen. Die irritiert mich hier vorne. Ich kann sie auch hier hinstellen. Das ist ja auch gut. Ja, so ist es doch auch sehr schön. So, Rike. Rike ist 32. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hi. Hi, Rike. Hi. Um was geht's? Also bei mir geht es ums Thema Skinpicking Disorder. Oh, ich weiß ja. Null, was du meinst. Was ist das? Und zwar geht's darum, dass ich mich kratze, so lange kratze, bis es wirklich blutig ist, die Hautstellen und so. Wo, überall? Also bei mir hat angefangen, oder ich habe angefangen damals an der Kopfhaut. Mhm. Ganz automatisch, also ich habe da nicht drüber nachgedacht. Und inzwischen schände ich auch meine Arme oder kratze meine Arme auf. Aber ist das nicht eine andere Variante des Ritzens? Ja. Im Prinzip schon. Es ist eine Selbstverletzung. In Leitform sozusagen. Naja, ja. wenn der ganze Kopf blutig gekratzt wird und die Arme, ist das auch schon heftig. Ja, genau. Ja, und es ist auch so, also wenn die Stelle, die ich blutig gekratzt habe, dann, verkrustet ist, dann kratze ich da weiter, bis es noch mehr blutet und so. Wie sehen deine Arme aus? Und also es geht, also die waren mal vernarbt, da sage ich jetzt mal, weil es ist nicht wirklich tief. Okay, aber immerhin blutet es. Ja, genau. Also ich habe schon viele Narben oder sehr narbige Haut an den Armen. Okay, man kann sich ja nun, man kann sich am Kopf kratzen, man kann sich an den Armen kratzen, man kann aber auch Beine und am Bauch oder wo auch immer kratzen. Machst du das auch? Nee, das nicht. Wie ist das erklärbar, dass es jetzt nur auf die Arme beschränkt ist und auf den Kopf? Also das auf dem Kopf würde ich jetzt mal so behaupten, beziehungsweise den Tipp hatte mir eine Psychologin gegeben oder den Hinweis, dass ich damals halt damit dort angefangen habe an der Stelle, also an der Kopfhaut einfach, und das mittlerweile dort präferiere, sag ich jetzt mal, weil es dort keiner sieht. Mhm. Ach so. Ja. Wie lange geht das schon so? Seit ich etwa 10 oder 11 bin. Ich weiß es nicht genau. Das ist sehr, sehr lange. Genau. Das heißt, deine Eltern, deine Mutter, die müssen das gesehen haben. Mittlerweile. Also meine Mutter zumindest. Ja, mittlerweile. Und die ist auch höchst alarmisiert. Ja gut, aber die muss das doch damals, als du Kind warst, gesehen haben. Nee, an den Armen nicht. Also da habe ich das immer so versteckt mit langen, Langarm-Shirts. Shirts oder Pullover. Und sowas. Mhm. Und Pullis, genau. Mhm. Und ich habe einfach auch so einen Modetrend gehabt als Teenager, auch der einfach sowas auch erlaubt hatte, sag ich jetzt mal, dass ich die Arme verdeckt hatte. Genau, und ja. Die meisten Menschen, die sowas machen, haben irgendwann mal so in ihrem Leben, als Jugendliche, als Kinder, was Schlimmes erlebt. Genau, da wollte ich nämlich jetzt gerade drauf zurückkommen. Genau, das ist ein Ventil. Ich habe im Vorgespräch auch schon erzählt, dass ich, beziehungsweise die Frau von meinem Vater mit mir über Themen gesprochen hat, über die man mit einem Kind nicht spricht. Einfach. Die Frau deines Vaters, deine Stiefmutter? Ja, Stiefmutter höre ich nicht so gerne, weil das würde bedeuten, dass meine Mutter nicht mehr leben würde. Mhm. Deswegen, ich sage immer die Frau meines Vaters. Okay, aber um die Verhältnisse zu klären, deine Eltern sind getrennt, der Vater hat eine andere Frau. Genau. Und bei wem bist du aufgewachsen? Nee, aber ich war mit meinem Bruder alle jedes zweite Wochenende dort. Aber ihr seid denn bei der leiblichen Mutter aufgewachsen? Genau. Und das war beziehungsweise bei der leiblichen Mutter und den Großeltern. Okay. So, was hat jetzt die Frau deines Vaters, die neue Frau, was hat die mit euch besprochen? Also mit meinem Bruder, das glaube ich nicht. Und ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich glaube, da war ich dann eher die Ansprechpartnerin. Ansprechpartnerin, genau. Einfach Sachen, die ich nicht hören wollte in dem Alter mit 9 und so. Zum Beispiel, dass sie meint zum Beispiel, wenn jetzt ein Mann Und der arme Schäfer zum Beispiel, wenn der keine Frau hat, dann, dass der Sex mit seinen Schafen hat und so, das ist ja so wundervoll für den, weil das ist ja so schön warm etc. Und ich fand das so widerlich einfach. Und da warst du wie alt, als sie das gesagt hat? Ungefähr? 9 oder 10. Also hat die sexuelle, oder ja, so sexuell pornografische Gespräche mit ihr geführt, kann man das so sagen? Ja, und zum Beispiel, sie hat mich auch als Schutzschild missbraucht. Das heißt? Also sie hatte einen, einen Kunden oder sowas, ich weiß es nicht mehr genau, der sie anscheinend irgendwie angemacht hat, keine Ahnung oder so, und sie hat mich immer mitgenommen, weil damit er sie nicht belästigt und so. Und so hat sie es mir auch gesagt. Also so mit, also du musst jetzt mit mir mitkommen, damit der mich nicht sexuell belästigt und das hat er dann, Sachen einfach. Das hat er dann wirklich nicht getan? Und du musstest zusehen? Das weiß ich nicht mehr. Also ich glaube nicht, ich weiß es nicht mehr. Hat diese Frau dich sexuell irgendwie berührt oder hat die irgendwas gemacht? Nein, das hat sie nicht gemacht, aber das fand ich schon widerlich genug. Also, absolut, ja. Solche Sachen spricht man nicht mit einem kleinen Kind. Warum? Ich versuche mir gerade vorzustellen, warum hat die das getan? Warum hat die über solche perversen sexuellen Sachen wie mit dem Schaf mit dir gesprochen als Kind? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe jetzt dieses Jahr, ich war auch in einer psychosomatischen Klinik, habe da auch mit einer Therapeutin drüber gesprochen gehabt und habe zu der gemeint, dass sie vielleicht selber eine, keine Ahnung, keine richtige sexuelle Erziehung hatte, beziehungsweise nicht weiß einfach, wie man mit Kindern damit umgeht oder eben auch nicht umgeht und das so weiter. Das wäre noch die freundliche Interpretation. Genau, meine Psychologin meinte da auch so, ich soll nicht in diesen in Schutz nehmen Mechanismus verfallen. Die war erwachsen. Es und kann, ich nicht. Weißt du, Rieke, es kann ja auch sein, dass diese Frau einfach eine wie auch immer gestrickte perverse Neigung hatte und dass sie diese perverse Neigung durch diese Gespräche mit dir ausgelebt hat. Es muss irgendetwas, so etwas sein. Ja. Kein erwachsener Mensch sagt einem 9-jährigen Kind solche Sachen. Das ist ja absurd. Wie viele Jahre ging das? Das ging bis dieses Jahr letztlich. Wobei ich war ja dann, als ich 18 war, war ich ja erwachsen. Bis dieses Jahr? Du bist 32. Bitte? Du bist 32, ne? Ja, klar. Aber ich war so gefangen in mir selber. Das heißt, die hat jetzt bis zu deinem 32. Lebensjahr mit dir solche Sachen besprochen? Ja, genau. Und jetzt habe ich aber durch diese Therapien, die ich jetzt hatte, endlich den Mut gehabt, beziehungsweise es ist ja jetzt erstmal ans Tageslicht gekommen für mich selber. Das war dir gar nicht so bewusst, oder wie? Nicht in dem Ausmaß zumindest. Ja, jetzt erzähl das mal, wie die, jetzt, du bist eine erwachsene Frau, gehen wir mal einfach mal ein Jahr zurück. Ja. Oder ein halbes Jahr, sagen wir mal ein Jahr als Beispiel. Ja. Was hat die vor einem Jahr mit dir besprochen? Was genau? Ja, einfach, ich so, keine Ahnung, so über irgendwelche SM-Praktiken oder generell über irgendwelche sexuellen Praktiken, die ich persönlich ziemlich ekelhaft finde. Und dann hast du da gesessen am Küchentisch und die erzählt? Und ja, ich schalte dann einfach ab, also inzwischen, ich dissoziiere, ja, oder wie das heißt. So unfassbar. Diese Frau hat dich ja komplett in ihrem Bann gehabt. Wenn die das so lange hat durchziehen können, bist du, ich erinnere, sag nochmal, du bist eine erwachsene Frau. Ja. Und wenn dir das vorher gar nicht so klar war, was da, wer weiß, was du alles nicht weißt, was auch passiert ist, was du einfach weggeschoben hast. Ja, da habe ich auch mit meiner Therapeutin gesprochen gehabt, dass ich das eigentlich gar nicht wissen möchte. Dass ich möchte jetzt in meiner Therapie lernen, mit dieser Skinpicking-Disorder umzugehen und auch diese Vergangenheit wegzuschieben, oder nicht, was heißt wegzuschieben, aber damit umzugehen und mit dieser Frau umzugehen. Hast du denn in deinem Leben auch schon schöne Sexualität erlebt? Ja, allerdings auch nicht so schöne. Aber du hast auch schon Beziehungen gehabt? Ja, das habe ich auch schon gehabt, klar. Nicht so schöne heißt? Bitte? Nicht so schöne Sexualität heißt? Ja, nicht so schöne heißt einfach so, ja, wo einfach Dinge gemacht wurden, die ich jetzt nicht unbedingt wollte. Mhm, ja. Also es war jetzt nicht keine Vergewaltigung oder sowas, aber es ist, aber du hast, wenn man mich gefragt hätte, hätte ich gesagt, nee, lieber nicht. Und du hast in der Situation nicht die Kraft gehabt, Nein zu sagen? Nein, ich habe es einfach über mich ergehen lassen sozusagen. Ja, genauso wie du wahrscheinlich all die Dinge hast über dich ergehen lassen von dieser Frau. Ja, genau. Rieke, und diese Therapeutin von mir meinte, mein großes Problem ist, dass ich immer in diese Beschützer- oder in Schutznehmenhaltung verfalle. Dass ich immer Ausreden finde, warum die das dann getan haben könnte. Wird sie wahrscheinlich recht haben. Ja. Aber ich finde interessant, dass du sagst, ich will das eigentlich gar nicht so genau wissen. Ich möchte nur von dem wegkommen, was mich so belastet. Genau. Jetzt für diese Fragestellung, wie man das am besten macht, ohne die ganze Vergangenheit aufzuarbeiten, weil du damit gar nicht konfrontiert werden willst, das ist jetzt eine sehr fachspezifische Frage. Und da möchte ich jetzt gerne meine Diplompsychologin, die im Hintergrund arbeitet, mit hinzuziehen. Dass du von ihr entsprechende Tipps bekommst, wie man, ob man das und wie man das machen kann. Okay. Ja? Das halte ich jetzt für das Klügste. Da bitte ich dich aufzulegen, Rieke, und die Magdalena, die ist heute Nacht hier, die ruft dich gleich zurück. Alles klar. Ich drücke die Daumen und wünsche alles Gute. Dankeschön und herzlichen Glückwunsch noch von mir. Dankeschön, sehr freundlich. Alles klar. Rieke, tschüss. Ciao. Ciao. 1.23 Uhr haben wir und hier ist Lissi. Die Lissi ist 44. Guten Morgen. Hallo Jürgen. Lissi, freue mich, dass du da... Herzlichen Glückwunsch erstmal. Danke, danke. Bitte, bitte. Weswegen rufst du an, Lissi? Also ich habe eigentlich vorgestern angerufen, aber dann nicht mehr dran gekommen. Zu den übersinnlichen Phänomenen. Richtig. Und weil ich dachte, ich komme vielleicht noch dran, musste ich mir leider deine ganze Sendung noch anhören. Die ich ja eigentlich gerne höre, aber ich fand es schon teilweise, naja, ist wurscht. Okay, jetzt kommen wir mal zu heute und zu dem, was du möchtest dazu sagen möchtest. Also ich wollte davor was erzählen, und zwar ein Erlebnis, das ich mit meiner Tochter hatte und damals mit meinem Ex-Mann zusammen. Also meine Tochter ist jetzt fast 19 und die war damals 4,5 Jahre alt. Wir waren umgezogen und hatten uns nach einem Sofa umgesehen. Und wir sind dafür in ein Möbelhaus gegangen, da gab es so zweite Wahlmöbel. Ja. Und es war wie so eine Lagerhalle. Mhm. Und wir haben nicht das gefunden, was wir gesucht haben. Und sind dann zu diesen, das ist wie so eine Anmeldung, so ein Tresen gewesen, wo diese Dame, die das verkauft hat, dahinter stand. Und meine Tochter ist, während wir uns unterhalten haben, einfach hinter diesen Tresen gegangen und hat unter diesen Tresen eine Schublade rausgezogen, die man von außen gar nicht sehen konnte. Also man konnte nicht sehen, dass da eine Schublade unten drunter ist. Hat sie entdeckt beim Dahintergehen? Nein, sie zog diese Schublade raus und schaute die Frau mit ganz großen Augen an und fragte, wo sind denn die Lollis? Und die Frau meinte so, Schätzchen, die Lollis, die sind da schon seit mindestens 10 Jahren nicht mehr drin. Und sie schaute dann unsere Tochter an und meinte so, war ihre Tochter schon mal hier? Und dann haben wir gesagt, nein, die war noch nie hier, also definitiv nicht, weil die waren auch noch nie hier. Ja, und die Tochter war 4 Jahre alt, sagst du. Richtig. Und die Lollis gab es schon seit zehn Jahren nicht mehr in dem Schubfach. Genau. Also kann aber die, da waren definitiv wohl früher Lollis drin. Das wusste die Verkäuferin. Ja, genau. Da haben die Kinder früher immer Lollis bekommen. Und wir sind da leider gar nicht mehr drauf eingegangen. Wir haben so geredet dann und beim Rausgehen habe ich dann zu meiner Tochter gesagt, sag mal, wie bist du denn da drauf gekommen, dass da Lollis drin sind? Du warst doch noch gar nie hier. Und sie schaute mich so von unten hoch an mit ganz großen Augen und sagt, doch Mama, ich war hier schon mal. Ich war hier mit der anderen Mama und dem anderen Papa. Oh, jetzt wird's gruselig. Richtig, fand ich auch. Jetzt wird's sehr gruselig. Genau, fand ich auch. Wie hast du das denn aufgefasst? Wir reden von einem 4-jährigen Kind. Ja, genau. Die sagt, hier war ich schon mal mit einem anderen Mama, mit einem anderen Mama, einem anderen Papa. Richtig, genau. Also ich habe schon wieder Gänsehaut. Ich habe damals auch Gänsehaut gekriegt. Vor allen Dingen, ich muss sagen, ich bin Atheist. Ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod. Für mich ist nach dem Tod alles vorbei. Ich glaube nicht an irgendwelche übersinnlichen Phänomene. Ich war völlig platt. Das klingt nach so einer Geschichte, dass so was Ähnliches habe ich auch schon mal gehört im Bekanntenkreis, wo esoterisch ausgerichtete Menschen jetzt sagen würden, ja, das Kind spricht von einem anderen Leben, das es schon mal hatte. Richtig. Also wir hatten so ein Erlebnis dann nochmal. Ich muss sagen, auf Ihre Antwort, ich bin gar nicht drauf eingegangen. Ich habe Sie auch nie darauf angesprochen nochmal. Das war für mich, ich fand es gruselig. Mhm. Ich habe mich schon fast vor meiner Tochter ein bisschen gegruselt. Und habe das aber irgendwie in der Schublade gesteckt. Ich habe da auch nicht mit jemand drüber geredet. Ich habe auch mit meinem Ex-Mann nicht wirklich drüber geredet. Wir haben das beide irgendwie so übergangen. Genau. Ich habe gerade im Hinterkopf gerechnet. Es käme mir sogar hin. Deine Tochter war 4 Jahre alt, wenn sie schon mal gelebt hätte und das andere lag 10 Jahre zurück. Und ja, das haben sie mir in deiner Regie gesagt. So. Und dann hätte das andere Kind früher sterben müssen, ja, genau. Wär gegangen. Genau. Und wir hatten dann nochmal ein Erlebnis, da waren wir im Reisebüro und wir wollten eine Reise buchen. Mhm. Und wir hatten so ein Reiseprospekt offen liegen. Und auf einmal, sie zeigte dann auf ein Hotel, in der Türkei war das weiß ich auch noch. Und da war sie auch 4 Jahre? Das war ungefähr ein halbes Jahr später. Okay. Zeigte da drauf und sagte, da war ich schon mal. Und dann habe ich gesagt, nein, wir waren noch nie in der Türkei. Doch, und das Hotel heißt, ich weiß es leider nicht mehr. Und wir hatten damals eben auch kein Internet, sonst hätte ich da vielleicht auch mal nachgeforscht. Ne? Mhm. Ich meinte, das Hotel heißt, keine Ahnung. Wie, das Kind hat den Namen des Hotels genannt? Das hat den Namen eines Hotels gesagt. Konnte das Kind da schon lesen? Nein. Weil du hast ja ein Prospekt. Das Hotel hieß auch anders in diesem Katalog. Und die Dame hinterm Tresen hat gesagt, nein, das Hotel heißt anders. Das heißt, so wie es da steht. Mhm. Und nebenan hat sich die Dame eingemischt, die da saß und hat gesagt, das Hotel hat neu eröffnet. Es hieß früher so, wie deine Tochter gesagt hat. Das hieß früher, also es war ein Dreher drin, also es hat sich nicht genauso, es hat sich so ähnlich angehört, aber es hieß früher anders. Also spätestens dann wäre es mir wirklich ziemlich eiskalt den Rücken runtergelaufen. Ja. Bist du das wieder übergangen letztendlich? Ja. Ja. Hast du denn und danach gab es nichts mehr? Merkwürdig. Danach gab es nie wieder was, nein. Glaubst du denn heute, dass deine Tochter irgendwie so sehr sensitiv veranlagt ist? Ja, also das ist sie auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, sensitiv veranlagt, wie gesagt, ich bin so... Du bist skeptisch, ist ja auch richtig so, dass man erstmal skeptisch ist. Ja. Aber bei aller Skepsis, das sage ich auch immer, gibt es in der Tat ja Phänomene, die merkwürdig sind und die kriegen wir noch nicht erklärt. Genau. Hast du das deiner Tochter denn jetzt, da sie erwachsen ist, hast du es ihr mal erzählt von damals? Nein. Warum nicht? Nein. Weiß ich, das hat mich deine Regie auch schon gefragt. Ich weiß es nicht. Ich habe da, also es gibt nur, also seit vorgestern gibt es sogar 3 Leute, die davon wissen. Vorher waren es nur 2 Leute, die davon wussten. Mhm. Ich mag da gar nicht wirklich gern drüber reden. Weil? Weil ich selber so bin, dass wenn mir das jemand erzählen würde. Würdest du sagen, Quatsch. Kann man irgendwie erklären. Richtig. Das Kind ist hinter die Theke gelaufen und hat irgendwie fantasiert und hätte ich vielleicht bei dem ersten Mal auch noch gedacht. Irgendwie ist das ein Zufall. Aber mit dem Hotel und dem Namen, das ist schon eine härtere Nummer. Ja, also sie konnte den Strand auch beschreiben, ne? Mhm. Wie gesagt, heute mit Internet und so, ne? Mhm. Hätte ich vielleicht auch noch mehr nachgeforscht. Ich habe da auch mal dann geschaut, so was. Es gibt ja solche Rückführungen und so weiter, aber da wollte ich gar nicht mit ihr irgendwie. Nee. Ich weiß immer nicht, ob man an sowas überhaupt rühren soll. Ich finde, ihr könntest du musst es ja nicht irgendwie anderen fremden Leuten erzählen. Da ist die Reaktion wahrscheinlich meistens immer, ach komm, lass mich mit dem Kram in Ruhe. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Aber ihr kannst es doch mal besprechen. Das wird sie doch wahrscheinlich auch interessant finden. Wahrscheinlich schon. Aber ich hab irgendwie so Angst, wenn sie das. Also, ich habe gesagt, meine Tochter ist ein Waschbein. Also, sie erzählt ganz furchtbar, ganz viel. Mhm. Ja. Und ich habe so Angst, wenn sie das den falschen Leuten erzählt, Ach was, dann muss sie selbst damit umgehen lernen. Ist ja eine junge Frau. Ja, ja. Ich weiß es nicht. Okay, wir lassen die Geschichte mal so stehen. Wir können das nicht deuten. Wir stehen vor einem Fragezeichen. Ja. Vielleicht gibt es ja irgendetwas, was man einfach noch nicht erklären kann, was so etwas bewirkt. Ich weiß es nicht. Ich glaube ja immer, wir sind noch nicht am Ende unserer Wissenschaften angekommen. Vielleicht gibt es in 50, 60, 100 Jahren Möglichkeiten, so etwas wirklich zu erklären, woher das rührt. Also wie gesagt, ich glaube, was ich nicht glaube, ist, dass wir gänzlich in unserem Sonnensystem, in der Galaxie komplett alleine sind. Ich glaube, das wäre vermessen zu sagen, da gibt es nichts anderes Intelligentes mehr. Ne? Mhm. Aber dieses Übersinnliche ist mir eigentlich wirklich völlig suspekt. Fremd. Ja. Liebe Lissi, danke, dass du uns die Geschichte erzählt hast. Alles Gute. War schön, noch mit dir zu telefonieren, bevor du aufhörst. Gebe ich gerne zurück. Und schöne Grüße an deine Tochter. Ja, mache ich. Danke Tschüss, dir. Tschüss, Lissi. Ciao. Tschüss. Wir haben 1.32 Uhr und ich möchte euch gerne, jetzt haben wir nur noch 2 Wochen vor uns. Mir wird mulmig allmählich. Nächste Woche noch und dann die Woche. Wir haben nur noch 2 Hauptthemen. Nächste Woche Mittwoch, dann die Woche Mittwoch. Und ihr habt ja über die Themen abgestimmt, welche Themen wir in den letzten 3 Wochen hier veranstalten sollen. Und nächste Woche Mittwoch habt ihr gewählt, gibt es das Thema extreme Neigungen. Und ich möchte gerne nächste Woche also mit Leuten sprechen, die ganz bestimmte Vorlieben haben. Also zum Beispiel sexueller Natur, extreme Vorlieben, das geht ja dann sehr in den Bereich des Fetisch rein. Dann aber auch Leute vielleicht, die extreme Essgewohnheiten haben. Wir hatten hier mal vor vielen Jahren einen Anrufer, war sehr spektakulär damals für mich, der ernährte sich fast ausschließlich von Pralinen. Ist schon lange her, aber ich erinnere mich an den Anrufer gut. Ich habe ihn damals mal gefragt, dass man nicht schwer krank davon wird. Und wahrscheinlich wird man das auch, aber über einen sehr langen Zeitraum hat er das getan. Und ich möchte gerne auch natürlich auch mit Leuten reden, die extreme Hobbys und Angewohnheiten überhaupt so im sonstigen Leben haben. Also wer von euch hat in welchem Bereich auch immer extreme Neigungen, die ihr vielleicht auch geheim haltet und habt Lust, mir davon zu erzählen, dann bitte meldet euch schon mal an per Mail domian@wdr.de oder ruft nächste Woche Mittwoch vor der Sendung oder während der Sendung an. Extreme Neigung, unser Thema nächste Woche. Hier ist Marc. Marc ist 27. Guten Morgen. Hallo Marc. Guten Morgen, Domian. Freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch, dass ich durchgekommen bin und als erstes möchte ich dir erstmal gratulieren zu deinem Preis, den du da abgeräumt hast. Dankeschön. Ich habe das verfolgt mit dem Klaas, der bei dir angerufen hat. Ja. Das als allererstes. Dankeschön, sehr nett von dir. Ich verfolge deine Sendung schon sehr lange und freue mich, dass ich durchgekommen bin. Ja. Mir geht es um das Thema von gestern. Vorgestern? Vorgestern, genau. Auch übersinnliche Phänomene. Übersinnliche Phänomene. Mhm. Und da habe ich persönlich eine Meinung zu, dass es diese übersinnlichen Phänomene wahrscheinlich nur in den Köpfen der Leute gibt. Ah, ein Kritiker. Ich habe mich schon gewundert, dass kein Skeptiker. Ein Skeptiker. Ja, genau, Skeptiker. Also ein Skeptiker mit Hintergrund, der auch schon mit vielen Leuten gesprochen hat und ich denke, dass viele Leute einfach versuchen, sich Dinge zu erklären. Ja. Oder vielleicht in der Fantasie ablaufen. In eine Fantasie ablaufen. Aber was für einen Hintergrund hast du? Bist du zufällig naturwissenschaftlich unterwegs? Ja, ich möchte jetzt gar nicht so viel zu sagen, also naturwissenschaftlich. Sagen wir mal so, ich bin Psychologe. Du bist Psychologe? Ja. Noch im Studium oder fertig schon? Nein, fertig schon. Ein junger Psychologe? Ja. Der natürlich einen ganz bestimmten Blick, das ist natürlich klar, dass du einen ganz gezielten anderen Blick dann auf die Geschehnisse. Aber Marc, dann will ich gleich mal anknüpfen an die Lissi, die vor dir gerade ran war. Hast du das Gespräch mitgehört? Das habe ich mitgehört, ja. Von dem Kind. Das waren ja nur, Lissi hat das ja sehr glaubwürdig erzählt. Wie gesagt, ich habe solche Erzählungen aus dem Bekanntenkreis auch schon gehört von Kindern. Herr Psychologe, dann erklären Sie uns das mal. Ja, also ich denke mal, dass die, wie soll ich das jetzt erklären? Also, dass die Vorstellungskraft vieler Menschen die Realität überschreitet, beziehungsweise mit der Realität nicht wirklich klarkommt. Und dann kommen solche Phänomene zustande, dass Leute sich Dinge einreden oder vielleicht auch abstrakt denken und wie soll ich das sagen? Das ich verstehe, Dinge irgendwie verklären. Ja, also, ich verstehe, wie du das allgemein meinst, aber jetzt mal bei dem konkreten Fall von Lissy, hast du da eine, ich meine, ist ja auch nicht schlimm, wenn du keine Erklärmöglichkeit hast, aber hast du wie das Kind, also was mich ja gerade besonders beeindruckt hat, war, dass das Kind den Namen dieses Hotels wusste, wie das Hotel vor vielleicht 15 oder 10 Jahre vorher hieß. Wie kann man das erklären? Wie kann man das erklären? Also ist wahrscheinlich auch schwierig zu erklären. Ja, es ist schwierig. Ich denke immer, dass es einen gewissen Hintergrund gibt, der sich vielleicht auch Unterbewusstsein abspielt und vielleicht hätte man sich auch länger mit dem Kind beschäftigen müssen, um das erklären zu können. Schon, ja. Nicht, genau. Wir haben jetzt ganz wenige Fakten und das liegt schon 16 Jahre zurück oder 15 Jahre. Also, ja, aber im Klartext, also ich bin natürlich jetzt nicht der Stein der Weisen und möchte auch nichts anzweifeln, dass da sowas wirklich existiert. Mhm. Aber ich bin der Meinung, dass es wahrscheinlich eine Art von Metaebene gibt, die man nicht erklären kann, aber das liegt an dem Verstand des Menschen, dass er irgendwann an seine Grenzen kommt. Oder und wenn der Mensch an seine Grenzen kommt, oder dann, eben das. Ich wollte sagen, oder dass wir eben noch keine Methoden haben, diese Metaebene zu erreichen, zu analysieren und zu erklären. Und den Satz fand ich eben von dir auch ziemlich schlau, dass du gesagt hast, in 5 Jahren sind wir vielleicht weiter. Weil die, 50 Jahre oder so, ja. Wie ist das denn bei dir? Die Neurowissenschaft steckt ja noch in den Kinderschuhen. Zum Beispiel, ja. Also, ja. Wie ist es denn bei dir, Marc, so jetzt ganz dich ganz nicht als Psychologe, sondern privat als Marc gefragt? Das heißt, du hast auch keine Form von Glauben. Du glaubst nicht an was Höheres? Also ich bin, wenn man das mal so einordnen will, ich kenne mal so einen Feind von Einordnungen, aber ich würde mich selbst als Agnostiker bezeichnen. Okay, das ist ja sympathisch. Also so Dinge, die man beweisen kann. Also ein Agnostiker heißt, kann man erklären, der einfach vieles für möglich hält, aber der sagt, es ist nichts bewiesen. Das finde ich sehr sympathisch. Ich glaube, letztendlich bleibt uns ja auch gar nichts anderes übrig, als diesen Standpunkt zu haben. Es sei denn, man hat selbst persönlich sehr tiefe spirituelle Erfahrungen gemacht, dann ist das die eigene Wahrheit, die ist halt dann anders entwickelt. Genau, die eigene Wahrheit existiert natürlich und die ist auch keinem abzusprechen und wenn es demjenigen gut tut, dann soll er sie auch haben. Das denke ich auch. Was ist für dich der Tod? Was ist für mich der Tod? Das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich weiß. Die schwierigste Frage schlechthin. Der Tod ist für mich erstmal das Ende des Lebens, ganz klar. Mhm. Und ich bin da irgendwie so ein das hört sich wahrscheinlich auch wahnsinnig an, aber ich glaube also an eine Art von Katharsis. Das erklär mal. Bitte? Das erklär mal. Also, dass sich alles irgendwie im Kreis dreht. Also, und dass man wahrscheinlich immer wieder die gleichen Fehler macht oder die gleichen Erfahrungen macht. Und aber du glaubst nicht an eine Form der Wiedergeburt? Das hängt da wahrscheinlich mit zusammen, aber an eine Form der Wiedergeburt an sich glaube ich nicht. Eher an so einen Kreislauf. Also den Kreislauf der Elemente vielleicht. Genau. Nicht eine Wiedergeburt im individuellen Sinne, sondern die Atome strukturieren sich immer wieder neu und irgendwann sind wir eine Taschenlampe, irgendwann sind wir Menschen, dann sind wir eine Maus oder sowas. Genau, ich hätte es nicht besser erklären können. Lieber Marc, danke für deine Einschätzung. Und ja, also ich finde es halt, also, als ich die Sendung gehört habe vorgestern, die eine Frau, die da über diese religiösen Sachen erzählt hat, das fand ich halt sehr suspekt. Und ich denke halt, dass, ohne das jetzt bewerten zu wollen oder irgendwie verurteilen zu wollen, aber ich glaube halt, dass Menschen, die heil in der Religion oder in irgendwelchen abstrakten Religionen, so wie das bei der Dame der Fall war, suchen, wirklich der ist nicht so ausgesetzt sind, eine Psychose zu kriegen. Also es gibt wirklich das ist eine harte sehr viele religiöse Psychosen. Okay, das ist ein weites Thema. Vielleicht, wenn die Leute es übertreiben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass alle Menschen, die religiös sind, dass die kurz vor der Psychose stehen. Nein, das würde ich auch nicht sagen. Wenn man es extrem sieht, vielleicht, ja, vielleicht. Ich meine, das, was wir beim extremistischen Islam sehen, richtig. Das kann man durchaus in diese Richtung vielleicht, in diese Richtung einordnen. Auch die extremen Facetten des Christentums früher. Richtig, genau. Lieber Marc, danke für deinen Anruf und für, wie gesagt, für deine Einschätzung. Ja, ich wurde jetzt ein bisschen überrascht. Also ich hatte das vorgestern ein bisschen besser vorbereitet. Und, völlig in Ordnung. Ich hätte da wahrscheinlich auch noch viel mehr zu sagen können, aber im Moment... Alles gut, alles perfekt. Lieber Marc, viel Glück in deinem Beruf. Alles Gute wünsche ich dir. Domian, ich wünsche dir auch alles Gute und eine schöne Zeit nach der Sendung und genieß dein Leben. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Ja. Tschüss, Marc. Ciao. Mir sind übrigens, das wollte ich gerade noch sagen, aber das habe ich, glaube ich, vorgestern auch schon angedeutet, alle religiösen Menschen suspekt, die versuchen, mir ihre Wahrheit aufzudrängen und zu missionieren. Mir sind all die religiösen Strömungen sehr sympathisch, die einfach nur da sind und sich selbst anbieten, dass man hingehen kann und sich damit beschäftigt. Aber sobald Menschen auf mich zukommen und mich davon überzeugen wollen, bin ich immer schon raus aus der Nummer. Das Extremste, was ich in meinem Leben erlebt habe, war früher so als Jugendlicher die Besuche, früher habe ich die noch reingelassen oder haben meine Eltern die reingelassen, die Besuche von den Zeugen Jehovas. Da habe ich wirklich extreme Missionierung erlebt und fand das extrem unsympathisch, muss ich sagen. Also die Religionen, die ich glaube, die wirklich große Religion hat es gar nicht nötig zu missionieren. Die zieht die Leute vielleicht von sich aus an. Hier ist Marcel. Marcel ist 22. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo Marcel. Ich bin Damenwäscheträger. Ja. Also ich trage vor allem am liebsten Nylonstrumpfhosen oder Leggings. Okay. Und was mich aber ein bisschen besonders macht, ist, dass ich bin oftmals in so Erotik-Chats unterwegs und da zeige ich Männern Bildern von Bekannten, also von Freundinnen von mir. Mhm. Wie bist du sexuell gestrickt? Hetero? Ich bin komplett hetero. Komplett hetero, ja. Ich stehe überhaupt nicht auf Männer. Aber das, was mich halt erregt, ist, wenn die Männer erregt werden von den Bildern. Also das erregt mich dann. Mhm. Du zeigst aber den Männern nur die Bilder von deinen Freundinnen oder Bekannten, du zeigst denen nicht Bilder von dir, wenn du Nylons anhast. Nee. Könntest du ja auch. Das sage ich nur selber, ja. Das würde ja dem manch einen Bi- oder Homosexuellen sehr anregen, wenn du deine schicken Nylons anhast. Ja, aber ich bin ja gar nicht auf die Bi- oder also auf die homosexuellen Männer, gar nicht eher auf die Bi- und auf die Heterosexuellen halt, die halt auch auf die Frauen stehen. Aber das ist ja interessant. Dich macht das an, wenn ein heterosexueller Mann scharf wird auf eine Frau, auf die du auch scharf bist. Ja, genau. Mhm. Und das sind halt auch ganz normale Bilder. Also es sind jetzt keine irgendwie heimlichen Bilder oder so, die ich mache. Das mache ich überhaupt nicht. Das sind ganz normale Bilder, die meistens selber halt auf Facebook oder sowas haben. Achso, ich wollte also, gerade sagen, deine Freundin werden sich bedanken, wenn du von denen Nacktfotos weitergibst. Nee, das sind auch keine Nacktbilder, das sind ganz normale Bilder. Das ist ja das Besondere. Wie, ganz normale Bilder? Und da werden die anderen Jungs schon scharf, wenn die deine Freundin im Pulli sehen? Ja, was heißt im Pulli? Da geht's den meisten eher so um die Beine, also um Nylon oder Leggings und einen schönen Hintern und so oder ein schönes Gesicht. Also zeigst du denn den anderen Männern auch das Gesicht deiner Freundin? Ja, aber ich verrate ja jetzt keine Namen oder so. Also sowas mache ich jetzt gar nicht. Ich zeige einfach nur die Bilder. Und aber sagen wir mal so, sind das Beziehungen von dir, diese Frauen? Nee, die meisten nicht. Also da war eine dabei, ja, aber so viele Beziehungen habe ich jetzt gar nicht gehabt. Ach so, ich wollte gerade sagen, sonst bedanken die sich vielleicht auch, wenn du da ihre Bilder rumreichst durchs Netz. Wiederum, wenn du sagst, dass das sowieso öffentliche Bilder sind, die wiederum auf Facebook oder irgendwo anders posten. Ja, es gibt genug, wo das Instagram-Profil oder so offen ist und das ist ja auch kein Problem. Aber mich wundert, dass die anderen Kerle dann doch bei relativ normalen Fotos dann scharf werden. Ja. Wo man alles andere auch bekommt. Ja, ich weiß nicht. Also es gibt wirklich viele, die so gestrickt sind. Das habe ich am Anfang damals auch nicht so gedacht. Mhm. Aber wie geht das denn dann ab? Bist du per Cam mit diesen Männern verbunden? Du willst das doch sehen, dass die scharf werden, oder? Seltener. Manchmal. Die meisten haben halt keine Cam, aber manchmal schaue ich mir das schon auch an. Und was ich halt auch irgendwie, was mich sehr erregt, ist, wenn zum Beispiel einer das Bild ausdruckt oder so und dann halt, weil sich daran erfreut, sage ich mal. Also wenn der andere Mann dein Bild ausdruckt, oder wie? Von der Frau, ja. Von der Frau. Aber wie weißt du denn, ob die Männer wirklich scharf werden und sich vielleicht sogar selbst befriedigen dabei, wenn du nicht mit denen kämpfst? Ja, ich glaube das denen einfach mal, wenn die das schreiben, wenn da sich schon jemand so die Mühe macht, mit mir zu schreiben. Also du chattest dann mit denen und die schreiben das dann? Ja, und die Leute, die kein Interesse haben, die zeigen das auch recht deutlich eigentlich. Sind denn die Männer auf der anderen Seite dann auch interessiert zu sehen, dass du auch dabei scharf wirst? Ja, das wollen einige sehen, aber ich zeig mich eigentlich selten. Sehr selten. Ja. Ja. Also ist das eine sehr einseitige Geschichte? Ja, im Prinzip schon, ja. Und auch eine sehr spezielle Ausrichtung deinerseits. Das kann man so sagen. Aber jetzt nochmal zu deinem Fetisch. Du bist ja noch recht jung, 22. Wann hast du bemerkt, dass du auf Nylons und solche Sachen stehst? Mit 16 ungefähr. Es war vor 6 Jahren, da hatte ich eine Freundin. Und mit der war dann Schluss. Aber bei mir lag noch eine Strumpfhose von dir halt. So fängt es immer an. Und ich weiß nicht, ich habe die dann einfach mal angezogen und gemerkt. Und dann ging die Post ab? Dann ging die Post ab. Und seitdem habe ich mir auch öfters mal eigene gekauft und so. Wo kaufst du die? Im Internet. Genau. Bei Falke oder so. Achso, sorry. Im Geschäft wär's dir wahrscheinlich peinlich, ne? Ja, also das habe ich mich noch nie getraut, ja. Was meinst du, wie die Jungs, die darauf standen, es früher schwer gehabt haben, als man im Netz noch nichts bestellen konnte? Ja. Die konnten das aber im Otto-Versand bei Quelle bestellen, aber das war alles ein bisschen komplizierter. Ja. Wie viel hast du mittlerweile zu Hause? Strumpfhosen so 7 und Leggings so um die 20. Nicht schlecht. Und geht es auch noch weiter, so auf Damenschuhe, Pumps oder sowas? Die wären mir zu teuer und ich kann die auch gar nicht tragen, weil zu große Füße habe. Also, ich glaube, da müsste ich dann Spezialanfertigung oder sowas. Ja, ich glaube, für Transsexuelle gibt es auch die ganz großen. Aber das ist auch gar nicht so mein, also die Schuhe, das ist nichts für mich so. Ich trage einfach gerne Nylon und Leggings vor allem. Wann ziehst du diese Sachen an? Abends immer eigentlich. Oder halt auch manchmal unter den normalen Klamotten, wenn ich draußen bin oder so. Also wenn ich unterwegs bin. Wenn du unterwegs bist, dann, ich gehe mal davon aus, dass du nicht darunter noch eine Unterhose anziehst. Nee, du ziehst die auf die nackte Haut. Genau, ja. Wenn du diese Dinger anhast und gehst dann so ins normale Leben raus, was ist das für ein Gefühl? Ich weiß nicht, irgendwie so als ob mich jemand erwischen könnte, so in der Art. Ach so. Also so ein Grundthrill ist schon dann da. Ja. Und so eine leichte Grunderregung wahrscheinlich auch. Ja. Ja. Hast du jetzt gerade so ein Ding auch an? Ja. Ja, wie schade, dass du kein Foto geschickt hast. Ich würde es mir gerne mal angucken. Echt? Kann ich dir vielleicht mal ein Foto schicken dann? Ja, jetzt ist es wahrscheinlich schon zu spät. Ach so. Jetzt, okay. Wusste ich nicht. Du machst das hier, ja, das wäre auch, glaube ich, jetzt zu fast pornografisch, wenn wir das hier zeigen würden. Wenn du diese Dinge anziehst, geht das sofort einher mit einer Erregung? Ja, also ich bin eigentlich ziemlich erregt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, dass mein Penis erregiert sofort, aber ich bin in einer sehr erregten Stimmung, kann man sagen. Und jeden Abend ziehst du die auf jeden Fall an, wenn du nach Hause kommst? Ja, so weit es möglich ist, ja. Was machst du beruflich? Zurzeit nicht, ich warte auf mein Studium. Ach so. Ja. Ich sah gerade in dir so einen richtigen, knallharten, derben Bauarbeiter, der dann... Der dann abends. Das gibt's natürlich da auch. Du hast gerade gesagt, du hattest noch nicht so viele Beziehungen. Ja, also ich rede jetzt von längeren Beziehungen. Also natürlich hier da mal wieder, wie es halt so ist, mal eine Freundin gehabt, aber jetzt so längere Beziehungen, vielleicht in den letzten paar Jahren. 3-4 Stück, die jetzt so über 3 Monate gedauert. Also wirkliche Beziehungen, sage ich mal. Haben die Mädels das schon mal mitbekommen, dass du da drauf stehst? Nee, das habe ich noch nie so zum Ausdruck gebracht und ich wurde auch noch nie erwischt, sage ich jetzt mal so. Ich wollte gerade sagen, das könnte die eine oder andere Frau abstoßen. Ja. Kann aber auch sein, dass das die eine oder andere Frau auch irgendwie süß findet oder vielleicht auch geil findet. Aber die Möglichkeit, dass sie es abstoßen findet, ist natürlich groß. Ja, das glaube ich auch. Das heißt, das ist für dich jetzt dein stilles Geheimnis. Ja. Dass du es mit uns vielen hier geteilt hast. Ja, genau. Ich finde es völlig in Ordnung, Marcel. Ich meine, es gibt so viele Männer, die so gestrickt sind. Oder ein bisschen anders, aber die auf Nylons stehen und Leggings stehen und so etwas. Alles noch im normalen Bereich. Das stimmt. Das kann ich bestätigen. Ja. Aber niemand redet natürlich im privaten Kreis darüber, weil man sich dann doch schämt. Genau. Ja. Vor allen Dingen auch vor anderen Männern. Genau. Dann ich ja überhaupt nicht schwul bin oder so. Also ich habe überhaupt null Interesse an Mann. Also das, sexuell. Aber es würde deine Freunde, deine Kumpels wahrscheinlich irritieren, wenn du das jetzt erzählen würdest. Ich ziehe mir da mal die Strumpfhosen an. Ja, ich denke schon. Ja, das glaube ich auch. Marcel, danke, dass du uns angerufen hast und wir ein bisschen haben plaudern können. Ja, ich bin echt froh, dass ich noch mal zu dir durchgekommen bin, bevor du weg bist. Und ich muss sagen, ich habe das erste Mal probiert anzurufen. Ich hatte echt Glück. Super, so muss es sein. Ich wünsche dir alles Gute. Danke, Marcel, wünsche ich dir auch. Tschüss. Danke. Und hier ist Christian. Christian ist 43 Jahre alt. Hallo Domian, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Krone. Danke Christian, sehr freundlich von dir. Ja, ich rufe an, weil bei euch ja oft ein Dauerbrenner ist, wenn Leute Psychosen oder psychische Probleme haben, das hast du ja so oft in der Sendung. Mhm. Und ich wollte einfach mal ein positives Beispiel abgeben. Ich hatte also mit 17 meine erste Erkrankung. Aufgrund dessen, dass mich meine Eltern abgelehnt haben, weil ich homosexuell war. Oder bitten. Mit 17 Ersterkrankung heißt, du hattest deine erste Psychose mit 17? Naja, das wurde nicht behandelt. Das war leider der Fehler. Also ich war auf dem Gymnasium in der 11. Klasse und bin in den Schub reingerutscht. Und die Leute dachten, ich bin überarbeitet. Und es hörte so nach so 3-4 Wochen auf. Was bedeutet denn, man ist in einen Schub reingerutscht? Was also ich unterscheide das immer, das macht kein Psychiater so. Für mich ist das eine kluge Unterscheidung, dass ein Schub für mich ist, wenn ich eine Episode habe, die von alleine abklingt, und eine Psychose ist für mich, wenn jemand in so einem Concord eingesperrt ist und sich daraus nicht mehr befreien kann und so psychisch gefangen ist. Okay, jetzt haben wir aber trotzdem nicht verstanden. Was heißt in eine Episode reingeleitet? Was ist eine Episode? Also jeder Mensch, jeder normale Mensch filtert ja. Also geht durch die Gegend und filtert normal. Und Leute, die eben psychotische Erkrankungen haben, die haben immer weniger die Möglichkeit zu filtern und nehmen alles irgendwie teilweise gleichzeitig wahr. Zumindest war das bei mir so. Mhm. Ja, und mit 19 hatte ich dann die erste krasse Psychose, also wo ich wirklich 3 Monate lang durch Berlin gelaufen bin und ich wusste, was ich habe. Ich habe das Wort Psychose auch noch nie gehört. Mhm. Ich versuche gerade mir vorzustellen, was das bedeutet, wenn man nicht filtert, wenn man alles gleichzeitig wahrnimmt. Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Problem. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Also das geht halt nicht, ne? Also das läuft zwangsläufig auf eine Erkrankung zu. Also ich kann dir ein Beispiel nennen. Ich stehe jetzt im Restaurant, da ist ein schwarzes Regal und ich kann jetzt überhaupt nicht mehr filtern und dann ist dann irgendwann das Gespräch oder ich im Gespräch völlig zusammenhangslos und erzähle dann von dem schwarzen Regal und all das, was ich so wahrnehme, das ist ein kleines Beispiel. Und kannst dem normalen Gespräch gar nicht mehr folgen? Ja, wenig. Also ich springe dann auch sehr, also früher, ich habe das heute nicht mehr. Also ich springe dann sehr und die damaligen Freunde haben halt gedacht, ich arbeitet und müsste eine Kur oder sowas, aber es war viel schlimmer. Psychose bedeutet doch sicher auch, Wahnvorstellungen zu haben. Ja, das kam mit einher. Ich muss aber dazu sagen, also es sieht auch nicht jeder Psychiater so, aber ich muss dazu sagen, ich hatte einen Grund. Ich bin der festen Überzeugung, dass Leute, die Psychosen ohne Grund haben, dass sie viel größere Probleme im Leben haben als Leute mit Grund. Und was war dein Grund? Erstmal die Ablehnung von zu Hause. Ich habe meine Mutter sehr geliebt. Mhm. Mein Vater nicht so. Also die haben sich mit 11 scheiden lassen. Ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen. Mhm. Und für mich war die ein und alles. Und da gab es mal so ein Gesprächsfetzen am Esstisch, wo ich meine Mutter gefragt habe, was mein Vater von schwulen Männern hält. Also ich war bei meinem Erstcoming, also bei meinem, wo ich wusste, war ich 11. Also es ging ziemlich früh los, dass ich reflektiert habe, dass ich homosexuell bin. Mhm. Und hatte eben, meine Mutter kommt aus einer nationalsozialistischen Familie, mein Vater jetzt nicht. Mhm. Aber da ich bei meiner Mutter aufgewachsen bin, bin ich natürlich auch mit diesen Statuten aufgewachsen. Mhm. Okay, das kann ich mir gut vorstellen, dass du da nicht willkommen warst mit deiner sexuellen Orientierung. Bekommen. Mhm. Und das ging so weit, also ich meine, eine Psychose ist auch eine Ich-Auflösung, das verstehen jetzt vielleicht viele nicht. Ich will es ja gerne erklären, also die Grenzen verschieben sich so, dass das Ich dann irgendwann, also im schlimmsten Falle nicht mehr vorhanden ist. Ja. Mhm. Also dass du wirklich alles wahrnimmst und dadurch du selbst nichts mehr bist. Das ist jetzt leicht erklärt und sicherlich auch subjektiv, aber es ist im Endeffekt so, ja. Wie geht es dir heute, Christian? Sehr gut, also seit Jahren sehr gut. Meine letzte akute Psychose hatte ich 2003. Nimmst du Medikamente regelmäßig ein? Leider Gottes ja, wenig. Also ich nehme nur eine Tablette. Aber muss man, glaube ich, nehmen, ne? Sonst ist man gefährdet, dass es noch schlimmer wird wieder. Ja, wenn man, vorausgesetzt, wenn man 3 Jahre, ich weiß nicht genau die Zahl, aber wenn man eine gewisse Anzahl an Medikamenten, wenn man eine Psychose hat und die nicht medikamentös behandelt wird und lange damit rumläuft, ohne Medikamente zu nehmen, dann ist die Gefahr groß, dass du ein Leben lang Medikamente nehmen musst. Lieber Christian, ich danke dir sehr. Die Sendung ist vorbei, aber ich bin froh, dass du das noch gesagt hast, was du gesagt hast. Okay, vielen Dank. In der Technik, Benjamin Flies, schönes Wochenende. Bis nächste Woche Montag. Macht's gut. Ciao.